Kapitel 8. Peer und Claudius betreten am nächsten Morgen pünktlich um 8.15 Uhr die Bank. »Guten Morgen, Frau Bille«, grüßt Claudius freundlich. Peer sagt »Hallo«. »Morgen, wie geht es Ihnen?«, sagt Frau Bille. »Gut, alles bestens. Und Ihnen?«, antwortet Peer. »Geht so. Christiane Bille sieht heute nicht sehr glücklich aus. Ach, übrigens, Frau Schenk hat heute Vormittag einen Arzttermin und kommt erst später«, informiert sie Frau Bille. »Und könnte einer von Ihnen mich so etwa für eine Stunde hier an der Kasse vertreten? Ich müsste in die Apotheke und...« »Kein Problem«, antwortet Claudius hilfsbereit. Christiane Bille nimmt ihre Handtasche und verlässt kurz darauf die Bank. »Das passt ja sehr gut, dass die beiden Damen nicht da sind«, meint Peer. »Wieso meinst du?«, fragt Claudius. »Weil wir jetzt ein paar Nachforschungen anstellen«, antwortet Peer. »Nachforschungen? Was denn für Nachforschungen?«, fragt Claudius neugierig. »Na, das ist doch komisch, findest du nicht?« Peer nähert sich der Kasse. »Was ist komisch?«, fragt Claudius. »Na, zweimal dieselbe Bank? Etwa zur selben Zeit? Ein Brezelbub, der ständig in der Nähe der Bank unterwegs ist und der fährt auch noch einen Porsche? Eine junge, naive Frau arbeitet an der Kasse dieser Bank, kennt den Brezelbub? Sag mal, wo war denn eigentlich Frau Bille, als die Bank überfallen wurde?« Peer ist jetzt an der Kasse und sucht nach dem Alarmknopf. »Sie war gar nicht da. Zu dem Zeitpunkt war sie schon in der Mittagspause letzten Dienstag. Und sie ist gar nicht der Typ für sowas, viel zu ängstlich.« »Ich glaube, deine Fantasie«, meint Claudius, »aber irgendeinen Zusammenhang gibt es, da bin ich mir ganz sicher. Es sind einfach zu viele Zufälle«, beharrt Peer. »Hier gibt's doch sicher eine Überwachungskamera.« »Ja, natürlich, aber die Aufnahmen hat die Polizei auch schon kontrolliert«, meint Claudius. Aber Peer gibt nicht so schnell auf. Er geht zu dem Computer, der neben der Kasse steht. Er sucht die Aufzeichnung vom vergangenen Dienstag. »So, Moment. Hier, schau mal, das ist die Filmaufzeichnung. Dienstag, 11.47 Uhr. Da, die Tür geht auf, die Person kommt rein.« »Ja, das habe ich schon einmal gesehen«, sagt Claudius. »Die Polizei hat mir diesen Ausschnitt auch gezeigt und mich gefragt, ob mir die Gestalt bekannt vorkommt«, erzählt Claudius. »Na und? Hier, pass auf. Noch einmal. Stell dir die Gestalt mal ohne Kleid vor. Groß, dünn, ein bisschen nach vorne gebeugt. Und schau mal, wie die Person sich bewegt.« Peer grinst. »Du glaubst doch nicht etwa...« Claudius schaut seinen Freund fragend an. Beide bemerken nicht, dass Frau Bille und Frau Schenk schon im Kassenraum stehen.